Als Michael Preute alias Jacques Berndorf Mitte der 80er Jahre mit seinem Reportageauftrag Regierungsbunker begann, ahnte er nicht, welch tiefgreifende Wende die Recherche in seinem Leben mit sich bringen sollte. Der ehemalige Kriegsberichterstatter hatte erfolgreich eine Entziehungskur hinter sich gebracht, musste jetzt als trockener Alkoholiker aber erfahren, wie betonhart sein berufliches und privates Umfeld in München an Vorurteilen festhielt. Es war ihm mehr als recht, dass der Bunker, eines der groteskesten Mahnmale des Kalten Krieges, ihn Anfang der 80er Jahre in die Eifel zog. Michael Preute brach mit München und ließ sich im Eifeldorf Berndorf nieder, das ihm später als Pseudonym des erfolgreichen Krimi-Autors dienen sollte. In wenigen Tagen wird er 80 Jahre alt. Also mit dem Bunker war ein ganz einfacher Anfang. Jemand, der eigentlich als Person ganz unwichtig war, besuchte mich in München und sagte, es gibt einen Bunker der Bundesregierung. Und ich sagte keineswegs erstaunt, ja und? Darüber ist nie geschrieben worden, sagte er. Und ich dachte, mich laus der Affe, das gibt es ja nicht. Dann habe ich in allen möglichen Archiven gebuddelt und festgestellt, dass über das teuerste Bauwerk Europas zu der Zeit, 5,7 Milliarden D-Mark, tatsächlich kein Wort veröffentlicht wurde. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Das Lösungsrätsel war sehr einfach. Der damalige Bundesinnenminister hat also die Verleger der erscheinenden Zeitungen um sich herum versammelt und hat gebeten, einem Gentleman Agreement zuzustimmen, das besagt, wir schreiben nicht über den Bunker. Zu der Zeit bestand das Ding schon in voller Breite und es funktionierte seit 10 Jahren. Ich kam aus München 1984 in die Eifel. Der Grund war ziemlich simpel. Ich musste als trockener Alkoholiker mein Lebensumfeld wechseln. Das müssen alle diese Leute tun. Das heißt, wenn ich in München irgendetwas tat, was Aufsehen erregte, fragte garantiert irgendeiner, säuft er wieder. Er soff zwar nicht, begriff aber, er muss woanders hin. Da ich nun diesen Bunker gewissermaßen am Bein hatte, bin ich also in die Eifel gekommen, um die Reste der Recherche zusammenzustellen und bin hier in der Eifel geblieben. Das war eine völlig irrationale Lösung. Ich habe dann den Bunker zu Ende recherchiert, so gut wie es für mich damals machbar war. Und natürlich war das ein Lebensscharnier bei mir, was ich aber damals sicherlich nicht kapiert habe. Dieser Bunker ist abstrus. Er war eine abstruse Abfolge unglaublicher Döneken. Man darf nicht vergessen, dieses Monstrum war dazu ausersehen, zunächst einmal die deutsche Regierung zu beherbergen, wenn denn der furchtbare Russe aus Osten angreift. An diesem Angriff aus Osten glaubte damals schon kein Mensch mehr, weil bekanntlich von 6 russischen Panzern überhaupt nur einer fahrbereit war. Aber trotzdem war es so, dass dieser Bunker so eine eigene Hybris um sich herum geschaffen hat. Florio wurde ganz zerstreut, denn es kam ihm zugleich vor, als wäre es Fortunatos Stimme. Kennt ihr den Sänger? Fragte er rasch die Dame. Diese schien ordentlich erschrocken und verneinte es verwirrt. Florio hatte unterdessen Freiheit, die wunderlichen Verzierungen des Gemachs genau zu betrachten. Hohe ausländische Blumen, eine Reihe marmorner Bildsäulen, über deren reizende Farben die schwankenden Lichter lüstern auf- und niederschweiften. Die übrigen Wände füllten köstliche Tapeten mit in Seide gewirkten lebensgroßen Historien von ausnehmender Frische. Mit Verwunderung glaubte Florio in allen den Damen, die er in diesen letzteren Schildereien erblickte, die schöne Herren des Hauses deutlich wiederzuerkennen. Da flog es ihm plötzlich wie von den Klängen des Liedes draußen an, dass er zu Hause in früher Kindheit oftmals solches gesehen. Eine wunderschöne Dame in derselben Kleidung, einen Ritter zu ihren Füßen. Damals, wenn ich so an schwülen Nachmittagen in dem einsamen Lusthause unseres Gartens vor den alten Bildern stand und die wunderlichen Türme der Städte, die Brücken und Alleen betrachtete, wie da prächtige Karossen fuhren und stattliche Kavaliere einherritten, die Damen in den Wagen begrüßen, da dachte ich nicht, dass das alles einmal lebendig werden würde um mich herum. Mein Vater trat dabei oft zu mir und erzählte mir manch lustiges Abenteuer,